Massen Medien viele Länder berichteten in letzter Zeit über die revolutionären Tätigkeiten des verehrten Genossen Kim Jong-un. Die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina, die syrische Sana, der Fernsehsender Press und der Rundfunk Pass Today in Iran, die Fernsehsender in der Mongolei und Nepal, die indonesische Zeitung Kompass, die algerische Internetzeitung Al-Bilad und die libanesische Zeitung Naharnet Newsdesk, die angolanische Nachrichtenagentur, die Sender für In- und Ausland und in 7 Nationalsprachen von Guinea, die Nachrichtenagentur ATS und die Zeitung Tribune de Genève in der Schweiz, die französische Internetzeitung Le Zeco, die amerikanische Zeitung New York Times und die Internet-Homepages des brasilianischen Komitees für die Erinnerung an den Führer Kim Jong-il, des nationalen Zuchtideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und der türkisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan meldeten, dass Genosse Kim Jong-un den Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete Fasong 10 vor Ort begutachtet hatte. Auf der russischen Internet-Homepage irkutsk-blogspot.ru erschien die Nachricht über den Besuch des Genossen Kim Jong-un in der Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk. In den Massenmedien waren die Bilder von Kim Jong-un zu sehen.